Ja, zwei Jahre und kein bisschen Weiße, zwei Jahre Affen wie du und ich, zwei Jahre. Haut rein, Leute. Wie war das jetzt her? Das erfahren wir dann in den Kommentaren wahrscheinlich. Wieder mit dem Kulturmarxismus. Politische Schöne Woche. Nein, Quatsch. Tschüss. Schöne Haut rein, Leute. Woche. Ja, geht in den Wald. Im Wald ist kalt. Richtig gender. Ich sehe, dass sich das Klima ändert. Wald ist schön kühl, ja. Mach's gut.